Hi, people! Hey, Leute! Guess what? Rate mal! A new day and we're back! Ein neuer Tag und wir sind zurück. Paco is here in the office with us, all happy. Paco ist zurück mit uns im Büro und glücklich. He loves being spoiled. Er liebt es, verwöhnt zu werden. Debbie is here with him, spoiling him. Debbie ist hier und verwöhnt ihn. Marina is giving us moral and emotional support. Marina gibt uns moralischen und emotionalen Support. And Daniel is trying to survive a day with me. Und Daniel versucht, einen Tag mit mir zu überleben. So we all here. Wir sind also alle hier. Everybody happy in the office. Jeder glücklich im Büro. I think Paco is the happiest. Ich glaube, dass Paco am glücklichsten ist. Because all he has to do is make a cute little face and Marina already gives him his treat. Denn alles, was er machen muss, ist ein niedliches Gesicht und Marina gibt ihm ein Leckerli. I make a cute little face all day long and Marina's never giving me a treat. Ich mache den ganzen Tag ein nettes Gesicht, aber Marina gibt mir nie ein Leckerli. But that's how we do it here. Aber so läuft es hier. So Debbie's coming to the office today and I'm waiting for a treat, but she doesn't give me one either. Debbie kommt heute ins Büro und ich warte auf ein Leckerli, aber sie gibt mir auch keines. So Daniel, I'm gonna make a cute face to you. Daniel, also schaue ich dich nicht an. You think you have a treat for me? Hast du für mich ein Leckerli? Not even Daniel has a treat. Nicht einmal Daniel hat ein Leckerli für mich. Ah, oh, wouldn't it be nice to be a dog? Wäre das nicht toll, ein Hund zu sein? But I think, yeah, we are happy to be servants of Jesus. Wir sind glücklich, Diener von Jesus zu sein. I'm gonna talk about knowing him. Ich spreche über ihn kennen. But I want to talk a little bit about the context. Ich spreche zuerst über den Kontext. You know, there is a chapter in the Bible that has gripped me, my goodness, before I was married. Es gibt in der Bibel ein Kapitel, das mich, oh du meine Güte, vor der Heirat ergriffen hat. So it must have been close to 40 years ago. Es muss etwa vor 40 Jahren gewesen sein. I just did an evangelistic crusade in Austria. Ich machte in Österreich eine evangelistische Tour. And I was on the bus early on Sunday morning to take the bus back to my home city. Und ich war im Bus am Sonntagmorgen früh, um in meine Stadt zurückzufahren. And I was sitting on the bus just reading my Bible. Und ich saß im Bus und las meine Bibel. And I read Philippians chapter 3. Ich las Philippe Kapitel 3. And it gripped my heart. Und es ergriff mein Herz. So I'm going to share some of those things that have been really impacting me from Philippians 3. So teile ich mit euch einige Dinge, die mich von Philippe 3 wirklich so trafen. You know, the first thing that I want to ask you. Das erste, was ich dich fragen will. Where is your confidence? Wo ist dein Vertrauen? You know, that's a very important question. Das ist eine sehr wichtige Frage. Look what Paul said to the Philippians. Schau, was Paulus zu den Philippen sagte. Here is how he starts this. So fängt an. In verse 5 he says, for we are the circumcision who worship God in the spirit, rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. In Vers 3 sagt er, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. So Paul is saying that we are the true circumcision, which of course means people of the new covenant. Paulus sagt, dass wir die wahre Beschneidung sind, was natürlich die Menschen vom neuen Bund meint. And then he mentions three things. Und dann erwähnt er drei Dinge. First of all, we worship God in the spirit. Als erstes, wir beten Gott im Geist an. Secondly, we rejoice in Jesus Christ. Und zweitens, erfreuen wir uns in Jesus Christus. And the third one is that we have absolutely no confidence in the flesh. Drittens, dass wir absolut kein Vertrauen in das Fleisch haben. You know, that's a very strong statement. Weißt du, das ist eine sehr starke Aussage. Because if anybody had any reasons to have confidence in the flesh, denn wenn irgendjemand irgendeinen Grund hätte, auf das Fleisch zu vertrauen, it should have been Paul. Hätte es Paulus sein müssen. It's incredible how he describes what an amazing life he lived. Es ist unglaublich, wie er beschreibt, was für ein unglaubliches Leben er lebt. And yet he says, I don't have any confidence in this. Und doch sagt er, ich habe darin kein Vertrauen. You know, how many Christians have more confidence in their flesh than the finished work of the cross? Weißt du, wie viele Menschen haben mehr Vertrauen in das Fleisch als in das vollbrachte Werk am Kreuz? If you have followed me for a while, wenn du mir eine Weile folgst, I'm sure you must have heard me say that flesh does not always mean the same thing. Dann bin ich sicher, dass du von mir schon gehört hast, dass Fleisch nicht immer das Gleiche bedeutet. When I wrote my book Victory Over Sin, als ich mein Buch Sieg über Sünde schrieb, which is going to be released very soon in German, das sehr bald auf Deutsch erscheinen wird, I did a study of the word flesh. Machte ich ein Studium über das Wort Fleisch. And I looked up every single Bible verse that uses the Greek word for flesh. Ich schaute jeden einzelnen einzelnen Bibelvers nach, der das griechische Wort für Fleisch gebraucht. And I carefully analyzed it and looked at it in its context. Ich analysierte sorgfältig und schaute es im Kontext an. So the word flesh doesn't always mean the same thing. Das Wort Fleisch bedeutet nicht immer das gleiche. Really, you can only find out through the context what it means. Nur im Kontext kannst du wirklich herausfinden, was es bedeutet. Because it can mean sinful nature. Es kann sündhaftes Wesen bedeuten. It simply can mean your body. Es kann ganz einfach deinen Körper bedeuten. Or it can also mean the confidence that you have in your own works. Oder es kann auch bedeuten das Vertrauen, das du in deine eigenen Werke hast. And that's what Paul is talking about here. Und genau darüber spricht hier Paulus. When he says we have no confidence in the flesh, he doesn't talk about sinful nature. Wenn er sagt, wir haben kein Vertrauen in das Fleisch, spricht er nicht über die sündhafte Natur. He's saying, in all the good religious things I did, I have no confidence. Er sagt, in alle guten religiösen Dinge, die ich tat, habe ich kein Vertrauen. And you know what? Think about it. Und weißt du was? Denk darüber nach. Isn't it sad how we Christians have so much confidence in the flesh? Ist das nicht traurig, dass wir Christen so viel Vertrauen in das Fleisch haben? Isn't it sad how many Christians have more confidence in the flesh than in the work of the cross? Ist das nicht traurig, dass die meisten Christen mehr Vertrauen in das Fleisch als in das vollbrachte Werk am Kreuz haben? No, Reinhard. Nein, Reinhard. A Christian would never have more confidence in the flesh than it has in the finished work of the cross. Ein Christ würde nie mehr Vertrauen in das Fleisch haben als er in dem vollbrachten Werk am Kreuz hat. Don't fool yourself. Mach dir nichts vor. Tomorrow I will show you. Morgen werde ich es dir zeigen. Have a good night. Gute Nacht.